Bayern 2 Radio präsentiert. Radio Wissen. Immer werktags nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Männer von Athen, hört mir zu. Was in euch vorgegangen ist, dass ihr die Reden meiner Ankläger gehört habt, das weiß ich nicht. Ich jedenfalls wäre beinahe an mir selber irre geworden. So fantastisch haben sie gesprochen. Nur die Wahrheit haben sie nicht gesagt. Jetzt aber sollt ihr die ganze Wahrheit über mich hören. Ein Mann steht vor Gericht. Ein alter Mann von 70 Jahren. Er ist schlimmer Vergehen angeklagt. Es droht ihm die Todesstrafe. Der Mann heißt Sokrates. Und seine Verteidigungsrede wird ihm nichts nützen. Sokrates wird zum Tode verurteilt werden und den Becher mit dem tödlichen Schierling leeren. Sokrates gilt als eine der bedeutendsten Gestalten in der Geschichte der Menschheit. Sein Schüler Platon, einer der größten Philosophen und Schriftsteller, der ein sehr kritischer Mann war, nennt Sokrates den trefflichsten, vernünftigsten und gerechtesten Mann seiner Zeit. Oft wird Sokrates in einem Atemzug mit Jesus von Nazareth genannt. War das Todesurteil gegen Sokrates also ein schlimmer Justizmord? Wir wollen nicht zu schnell urteilen. Wenn wir Sokrates nämlich genauer betrachten, stoßen wir auf eine Reihe von Ungereimtheiten, ja Widersprüchen. Sokrates soll ein Philosoph gewesen sein. Aber er hat nichts geschrieben und hat von sich selber behauptet, er wisse nur, dass er nichts wisse. Er soll ein guter Bürger der athenischen Demokratie gewesen sein. Aber er hat seine Mitbürger so sehr gegen sich aufgebracht, dass sie ihm den Prozess machten. Viele Zeitgenossen haben über Sokrates geschrieben, haben ihn selber in ihren Werken auftreten lassen. Aber sie zeigen uns jeweils einen anderen Sokrates. Offenbar war Sokrates ein wunderlicher Mensch, ein Sonderling, einer, den man leicht missverstehen konnte. Wer war nun dieser Sokrates wirklich? Was wissen wir überhaupt über seinen Lebenslauf? Sokrates starb im ersten Jahr der 95. Olympiade. Nach unserer Zeitrechnung war das Jahr 399 vor Christus. Sokrates wurde 70 Jahre alt. Er lebte also von 469 bis 399. Geboren wurde er in Athen, als Sohn des Bildhauers Sophroniskos und der Hebamme Phain Arete. Über seine Jugendzeit ist uns nichts bekannt. Später war er verheiratet mit Xantippe. Auf sie geht die Bezeichnung Xantippe für ein zänkisches Weib zurück. Ob die Xantippe des Sokrates tatsächlich eine zänkische Person war, ist zweifelhaft. Man muss wohl eher sagen, dass sie es mit ihrem etwas sonderlichen Mann nicht leicht hatte. In mittleren Jahren hat Sokrates dreimal an Feldzügen teilgenommen. Er war einmal Richter und einmal Leiter der Volksversammlung. Das war für einen Bürger von Athen nichts Außergewöhnliches. Mit 70 Jahren wurde er vor das Volksgericht gestellt, das aus 500 Bürgern und einem Vorsitzenden bestand. Die Anklage gegen ihn war von 3 Bürgern erhoben worden. Von Meletos, einem jungen, unbedeutenden Theaterschriftsteller, von Lykon, einem Politiker und Redner, und von Anitos, einem reichen Gerbereibesitzer, der in Athen großen Einfluss besaß. Die Anklage lautete: Sokrates begeht Unrecht, indem er die Götter, die der Staat achtet, nicht achtet, sondern neue, angeblich göttliche Dinge einführt. Ferner begeht er Unrecht, indem er die Jugend verdirbt. Als angemessene Strafe wird die Todesstrafe angesehen. Nachdem die Ankläger ihre Anklage dargestellt und begründet haben, hält Sokrates seine Apologie, seine Verteidigungsrede. Diese Rede, deren Anfang wir bereits gehört haben, ist nicht die Verteidigungsrede, die Sokrates wirklich vor Gericht gehalten hat. Platon hat sie eine Reihe von Jahren nach dem Ereignis geschrieben, um seinen Lehrer so darzustellen, wie er ihn sah. Aber sein Sokrates-Bild dürfte dem wirklichen Sokrates ziemlich nahe kommen. Hören wir Sokrates zu. Gegen das, was meine Ankläger Meletos, Lykon und Anitos gegen mich vorgetragen haben, werde ich mich später verteidigen. Zuerst muss ich etwas zu gewissen Anklägern sagen, die schon lange schlimme Dinge über mich in der Stadt verbreiten. Sie behaupten nämlich, es gibt da einen Sokrates, einen weisen Mann, der über die Dinge am Himmel nachgrübelt und die Dinge unter der Erde erforscht. Aber da verwechseln Sie mich wohl mit den Naturforschern. Ich will die Erforschung der Natur nicht gering achten oder schlecht machen. Nur leider verstehe ich nichts davon. Und es ist nicht wahr, dass ich dergleichen betreibe. Weiter sagen meine alten Ankläger, dass ich mit meiner Disputierkunst die Wahrheit verdrehe. Dass ich Unrecht zu Recht und Recht zu Unrecht mache. Auch da verwechseln sie mich, nämlich mit den Sophisten, die sich ihrer Fähigkeiten in Rechtsstreitigkeiten ja sogar öffentlich rühmen. Von all diesen Dingen, die über mich behauptet werden, ist also nichts wahr. Und ich kann sie leicht widerlegen. Aber diese alten Verleumder reden ja nur hinter vorgehaltener Hand über mich, falls nicht gerade ein Komödiendichter unter ihnen ist. Aristophanes, ruft das Volk. Aristophanes war im 5. Jahrhundert vor Christus der größte Komödiendichter Athens. In seinen Stücken, die er Jahr für Jahr schrieb, befasste er sich mit dem, was politisch gerade aktuell war, und brachte die Gestalten auf die Bühne, die in Athen jeder kannte. Politiker, Dramatiker, Feldherren und eben Sokrates. Im Jahr 423 hatte Aristophanes seine Komödie »Die Wolken« aufgeführt und sich darin über Sokrates lustig gemacht und mit ihm ganz Athen. Sokrates muss also wirklich ein bekannter und umstrittener Mann in Athen gewesen sein. Und wie hat Aristophanes seinen Sokrates dargestellt? Hören wir uns eine Szene an. Sie spielt am frühen Morgen in der Grüblerbude, einer Schule, die angeblich von Sokrates geleitet wird. Strepsiades tritt auf, ein leidgeprüfter Vater, den die Leidenschaft seines Sohnes für Pferde und Wettrennen finanziell an den Rand des Ruins gebracht hat. Er kann seine Schulden nicht mehr bezahlen und hofft, dass Sokrates ihm beibringen wird, wie man seine Gläubiger um das geborgte Geld bringt. Beim Hades. Wer macht hier solchen Lärm? Ich. Ich? Das kann jeder sagen. Ich bin Strepsiades, der Sohn des Feldern. Mach mir doch auf. Ist dein Denken so grob wie dein Benehmen? Du hättest beinahe eine Fehlgeburt bewirkt. Eine Fehlgeburt? Bin ich denn hier nicht in der Grüblerbude des Sokrates? Eben drum. Sokrates war gerade dabei, einen Gedanken zur Welt zu bringen. Wegen dieser Sache bin ich ja hier. Weißt du, mein Freund, ich will das klare Denken lernen. Drum sag mir, welches Kind sein Gehirn gerade zur Welt gebracht hat. Kannst du es für dich behalten? Wie wenn du mich nach meinen Schulden fragtest. Nun gut. Tritt ein und höre. Chairephon hatte den Sokrates gefragt. Es war nämlich soeben ein Floh von Chairephons Nase auf Sokrates Glatze gesprungen. Er fragte also den Meister, wie viel Fuß weit ein Floh springen kann. Ein äußerst wichtiges Problem. Und schwierig, da es in Flohfüßen angegeben werden muss. Und löste Sokrates das Problem? Höre und staune. Sokrates fängt den Floh, schmilzt etwas Wachs und taucht das Tierchen mit den Füßen hinein. Das muss ich sagen. Er geht methodisch vor. Als das Wachs fest geworden ist, trägt der Floh Pantoffel an den Füßen. Genial. Sokrates streift die Pantoffel ab und hat damit ein Maß, mit dem er exakt die Entfernung zwischen seiner Glatze und Chairephons Nase messen kann. Mit den Ideen kann man große Sprünge machen. Eine Kleinigkeit. Weißt du, wie die Flöhe husten? Wie meinst du das? Nun, durch den Mund oder das Gegenteil? Ich jedenfalls kann's so und so. Die Frage ist, wie macht's der Floh? Rasch, bring mir's wissenschaftlich bei. Der Darmkanal des Flohs, sagt Sokrates, ist eng. Wohl wahr. Dadurch, sagt Sokrates, drängt sich die eingepresste Luft mit gewaltigem Druck hindurch. Wenn nun beim Bürzel sich die Öffnung auftut, fährt die Luft mit Musik heraus. Gepriesen sei die Weisheit des Sokrates. Wer so den Hintern eines Flohs durchdringt, gedanklich meine ich, kriecht leicht auch durch die Maschen der Justiz. Ich brenne darauf, den Meister selbst zu hören. Die Athener werden sehr gelacht haben bei dieser Szene. Und wahrscheinlich noch mehr, als bald darauf ein Schauspieler in der Maske des Sokrates auftrat. Sokrates selber war übrigens bei der Aufführung anwesend und soll aufgestanden sein, damit die Zuschauer die Maske mit dem Original vergleichen konnten. Sokrates konnte durchaus einen Spaß verstehen. Aber hinter dem Spaß, den Aristophanes treibt, steckt mehr. Wenn man von der komischen Verzerrung und Übertreibung absieht, behauptet er ja zwei Dinge. Erstens, Sokrates beschäftigt sich mit der Erforschung der Natur. Und das war in Athen nicht ungefährlich. Erst kurz zuvor hatte zum Beispiel der Philosoph Anaxagoras behauptet, dass die Sonne und der Mond nicht, wie noch allgemein angenommen wurde, Götter seien, sondern nichts als große Steine. Anaxagoras war wegen solcher Lehren der Gottlosigkeit angeklagt worden und hatte fliehen müssen. Aber beschäftigte sich Sokrates tatsächlich mit diesen Dingen? In seiner Verteidigungsrede erklärt Sokrates klipp und klar, dass er sich mit der Erforschung der Natur nicht beschäftige. Und nach dem, was Platon und andere über ihn geschrieben haben, stimmt das. Was Sokrates beschäftigte, waren ausschließlich Fragen des rechten Handelns, der Ethik, wie wir heute sagen würden. Noch gefährlicher ist der andere Punkt. Nach der Darstellung des Aristophanes geht man zu Sokrates, um zu lernen, wie man ungestraft Unrecht begeht. Kann dieser Vorwurf den wirklichen Sokrates irgendwie treffen? Im Gegenteil. Wir wissen von mehreren Fällen, in denen Sokrates mutig für die Gerechtigkeit eingetreten ist. Nach dem Ende des Peloponnesischen Krieges setzten die Spartaner in Athen das Schreckensregime der sogenannten 30 ein. Die neuen Herren beschlagnahmten und raubten Privateigentum und brachten viele politisch Andersdenkende um. Sokrates aber fragte öffentlich auf dem Marktplatz, ob man diejenigen gute Hirten nennen könne, die die ihnen anvertraute Herde nicht hüteten, sondern ausbeuteten. Eine solche Haltung war schon gefährlich genug. Bald darauf erhielt Sokrates mit vier anderen den Befehl, den Bürger Leon aus Salamis zu verhaften und zur Hinrichtung zu führen. Die anderen vier befolgten den Befehl, Sokrates aber führte den ungerechten Auftrag nicht aus, sondern ging nach Hause. Und vielleicht wäre er deswegen selber umgebracht worden, wenn die Herrschaft der 30 nicht kurz darauf beendet worden wäre. Was die alten Ankläger über Sokrates erzählten und was Aristophanes in seiner Komödie aufgriff, trifft also nicht zu. Sokrates gehörte weder zu den Naturforschern noch zu den Sophisten. Das heißt, er gehörte zu keiner der beiden Gruppen von Intellektuellen, die zu seiner Zeit modern waren. Als Naturforscher galten damals Leute wie der Philosoph Anaxagoras, von dem wir schon gehört haben. Noch unbeliebter waren die Sophisten. Sophisten, das waren berufsmäßige Lehrer wie zum Beispiel Gorgias und Protagoras, die von Stadt zu Stadt zogen und die Söhne der Reichen unterrichteten, vor allem in der Redekunst, in der Rechts- und Staatslehre. Dabei schien ihnen oft ihre eigene Fähigkeit zu denken, zu formulieren und zu diskutieren wichtiger zu sein als die Sache, um die es dabei ging, wichtiger als Gesetz und Recht. Nein, mit beiden Gruppen, die bei der Mehrheit der Athener äußerst unbeliebt waren, hatte Sokrates nichts zu tun. Ihn interessierte nicht die Natur und nicht die schöne Rede, sondern die Gerechtigkeit und die richtige Rede darüber. Tatsache aber ist, dass auch er unter seinen Mitbürgern viele Feinde hatte. Woher rührt diese Feindschaft? Was hatte man ihm wirklich vorzuwerfen? Kehren wir zu der Anklage zurück, deretwegen er vor Gericht stand. Meletos behauptet also, dass ich frevle, indem ich die Jugend verderbe. Das tust du. Nun, dann behaupte ich, dass Meletos frevelt, indem er über ernste Themen leichtfertig daherredet und so tut, als sei er besorgt über Dinge, um die er sich in Wirklichkeit nie gekümmert hat. Beweise! Ich werde es euch beweisen, auf die Art und Weise, wie ihr es ja von mir kennt, indem ich mit Meletos ein Gespräch führe. Also, Meletos, erkläre, was du eigentlich meinst. Du hast in deiner Anklagerede behauptet, ich verderbe die jungen Leute. Und das ist recht so, Meletos, dass du dich um die jungen Leute sorgst und dass du weißt, wie man sie behandeln muss. Denn du würdest so etwas doch sicherlich nicht behaupten, wenn du dich in diesen Dingen nicht auskenntest. Sage mir also, wenn ich die Jugend verderbe, welche Menschen machen sie denn besser? Meinst du, die Geschworenen hier könnten es? Natürlich, was solltest du auch sonst sagen? Und meinst du alle Geschworenen oder nur einige? Alle natürlich, nicht wahr? Und wie ist es mit den Mitgliedern der Volksversammlung? Die machen die Jugend ebenfalls besser, sagst du. Und am Ende alle Athener überhaupt? Dann bin ich also nach deiner Meinung der Einzige unter allen Athenern, der die Jugend verdirbt. Und alle anderen machen sie besser. Denn sonst würdest du die anderen ja sicher auch anklagen. Siehst du es endlich ein, Sokrates? Dann sage mir nur noch eins, Meletos. Wie ist es bei den Pferden? Ist es dort auch so, dass alle Menschen wissen, wie man sie pflegt und schnell und tüchtig macht und nur ein einziger weiß es nicht? Oder ist es nicht vielmehr so, dass nur der Fachmann sie besser machen kann, alle anderen aber nicht? Und bei Jagdhunden und überhaupt bei allen wertvollen Tieren ist es doch so, dass nur wenige Fachleute wissen, wie man sie besser macht, die Masse der Menschen aber nicht. Und ausgerechnet beim Menschen, dem wertvollsten Lebewesen, soll es anders sein nach deiner Meinung. Und alle machen sie besser, nur einer nicht, nämlich Sokrates. Wenn es so wäre, dann stünde es zwar wirklich schlimm um Sokrates, aber gut für die Menschheit. Ja, wenn das wirklich alles so wäre, Meletos. Aber natürlich weiß ja jeder, dass es in Wirklichkeit nicht so ist. Und es liegt auf der Hand, dass du Unsinn redest, Meletos, und deine Anklage in sich zusammenfällt. Die Zuschauer im Gerichtssaal sind empört. Sie werfen Sokrates Wortklauberei vor. Aber war nicht alles, was er gesagt hat, logisch? Auf der anderen Seite, kann man sich denn so vor einem ordentlichen Gericht verteidigen? Verteidigt sich Sokrates überhaupt? Oder greift er nicht vielmehr an? Und wieder anders gefragt, greift er Meletos an oder macht er ihn nicht nur einfach lächerlich? Fragen über Fragen, die uns verwirren. Aber auf eines kann man sich bei Sokrates verlassen. Wenn Verwirrung entsteht, dann sind wir dem echten Sokrates ganz nahe. Vielleicht, Männer von Athen, sagt ihr nun, aber irgendetwas Besonderes muss doch an dir sein, Sokrates. Und ihr habt recht. Das sind wir aber gespannt. Macht mir nur kein Geschrei, wenn ihr es hört. Ich habe mich nämlich durch nichts anderes bei euch unbeliebt gemacht, als durch eine gewisse Weisheit. Und ich will euch einen Zeugen nennen. Den besten, den es gibt, nämlich Apollon, den Gott von Delphi. Hört mir doch erst einmal zu. Ihr alle kennt den Chairephon. Eines Tages nun ging ich mit ihm und anderen Freunden nach Delphi zum Orakel. Da fragte Chairephon, ihr wisst ja, wie er ist, immer etwas ungestüm. Chairephon fragte also das Orakel, gibt es irgendeinen Menschen, der weiser ist als Sokrates? Und das Orakel antwortete, niemand ist weiser als Sokrates. Unverschämt! Ja, aber so war es, Athena. Ich selber war am meisten überrascht. Denn ich weiß sehr wohl, dass ich nichts weiß. Auf der anderen Seite konnte der Gott nicht lügen. Ich fragte, versuchte also herauszufinden, was der Spruch bedeuten sollte. Ich ging zurück nach Athen und fragte zunächst die Politiker nach ihrer Weisheit. Und siehe da, bei allem, was sie über Gerechtigkeit und Besonnenheit und die anderen Tugenden sagten, verwickelten sie sich in Widersprüche, sodass ich zeigte, dass sie in Wirklichkeit nichts wussten. Darauf ging ich zu den Dichtern, deren Weisheit allgemein gepriesen wird, und zu den Denkern, die sich als Lehrer unserer Jugend sogar bezahlen lassen, und fragte sie. Aber es geschah dasselbe. Wenn ich mit ihnen sprach, blieb von ihrer Weisheit nichts übrig. Schließlich wandte ich mich an die Meister, die ihr Handwerk verstehen, die Schuster, Schneider, Kammerjäger, Pferdezüchter und all die anderen. Und siehe da, sie verstanden ihr Handwerk vortrefflich. Aber weil sie Meister ihres Faches waren, glaubten sie auch über alles andere Bescheid zu wissen. Wenn ich ihnen aber meine Fragen stellte, wie vorhin Meletos, erwies sich, dass sie in den Dingen, auf die es wirklich ankommt im Leben, nicht mehr wussten als die anderen auch, nämlich nichts Sicheres. Da begriff ich, was der Gott mit seinem Spruch sagen wollte. Weise ist in dieser Stadt niemand und auch wohl sonst nirgendwo auf der Welt. Ihr alle aber bildet euch ein, weise zu sein, obwohl ihr es nicht seid. Ich allein weiß, dass ich nichts weiß. Und in diesem einen Punkt bin ich also wirklich weiser als ihr alle. Ein Narr ist Maul! Ich bin nicht das Maul! Halt den Maul! Sokrates hat seine Rede beendet. Nun werden die weißen und die schwarzen Stimmsteine ausgezählt. 501 Richter. 281 stimmten gegen Sokrates, 220 für ihn. Damit war nach der Prozessordnung in Athen über die Schuldfrage, aber noch nicht über das Strafmaß entschieden. Vielmehr hatte Sokrates nun das Recht, gegen Meletos, der die Todesstrafe beantragt hatte, selbst einen Gegenvorschlag für seine Strafe zu machen. Was würde er vorschlagen? Doch nicht die Todesstrafe. Aber vielleicht die Verbannung? Oder eine hohe Geldstrafe? Er musste geschickt vorgehen, damit die Geschworenen seinem Vorschlag folgen konnten. Also hören wir zu. Was mich wundert, Athena, ist das Stimmenverhältnis. Wenn nur 30 Geschworene anders gestimmt hätten, wäre ich davon gekommen. Nun aber bin ich verurteilt und muss gegen den Vorschlag des Meletos einen eigenen Vorschlag setzen. Was also soll ich vorschlagen? Ja, doch wohl das, was ich verdiene. Da ich mich nun mein Leben lang nie groß um meinen eigenen Broterwerb gekümmert habe, auch nicht um ein Vermögen oder um Ämter, sondern immer nur darauf bedacht gewesen bin, euch allen die größte Wohltat zu erweisen. Wir können auch eine Wohltat verstehen. Und unermüdlich habe ich euch zugeredet und euch ermahnt, nicht nach Hab und Gut und äußerem Ansehen zu streben, sondern alles daran zu setzen, gut und gerecht zu sein. Nachdem ich dies alles mein Leben lang für euch getan habe und nun fast ohne eigenes Vermögen dastehe, was habe ich da verdient? Was sonst, als dass ich für den Rest meines Lebens auf eure Kosten im Rathaus die Ehrenspeisung erhalte? Sicher hat er nicht geglaubt, dass seine Richter diesem Vorschlag folgen würden. Aber wichtiger als ein mildes Urteil war es ihm, den Athenern auch jetzt noch einmal zu zeigen, nicht darauf kommt es an, dass man sein Leben rettet, sondern dass man das Leben führt, das man für richtig hält. Auch diese zweite Rede des Sokrates hat Platon geschrieben, als der Prozess längst vorüber war. Wir wissen nicht, ob Sokrates wirklich genau so gesprochen hat, wie wir es gerade gehört haben. Wir wissen aber, wie die Geschworenen danach abstimmten. 201 Richter stimmten für eine Geldbuße, 300 für die Todesstrafe. 300 für die Todesstrafe. Obwohl bei der ersten Abstimmung nur 281 für schuldig gestimmt hatten. Wir erkennen daran deutlich, dass Sokrates sich selber Feinde macht, bis zum Schluss. Aber noch ist nicht Schluss. Nach dem Todesurteil kann Sokrates ein drittes Mal das Wort ergreifen. Nun habt ihr mich also zum Tod verurteilt. Und bald braucht ihr euch meine Mahnungen und meine Fragen nach dem Gerechten und Guten, die euch so peinlich sind, nicht mehr anzuhören. Ich aber sehe dem Tod getrost entgegen. Was der Tod ist, weiß ich zwar nicht. Aber entweder ist er so etwas wie ein tiefer Schlaf, in dem man nicht mal einen Traum hat. Und dann geht es einem ja in vielem besser als hier auf Erden. Oder er ist ein Wechsel der Seele an einen anderen Ort, an dem sich diejenigen befinden, die schon gestorben sind. Dort würde ich dann mit den großen Männern, den Dichtern und den Staatsmännern und den Helden, die früher gelebt haben, zusammentreffen. Und ich könnte sie fragen über das Gute und das Gerechte, was es ist und was es nicht ist. Dies tun zu können, ohne dass man deswegen zum Tode verurteilt wird, muss wohl wirklich die Glückseligkeit sein. Nun aber ist es Zeit zu gehen für mich, um zu sterben. Für euch, um zu leben. Wer aber zum Bessern geht, das ist uns allen verborgen. Außer dem Gott. Die Athener sind still geworden. Vielleicht denken sie daran, wie viele ihrer großen Männer sie bereits in den Tod oder in die Verbannung geschickt haben. Die Athener lieben Prozesse. Und natürlich ist ein Prozess, der mit einer Verurteilung endet, aufregender als ein Freispruch. Und Sokrates hat wirklich alles getan, sie zu reizen. Jahrelang haben sie seine Fragen über sich ergehen lassen. Haben sie sich von ihm vorhalten lassen, dass sie über die wirklich wichtigen Dinge nichts wissen. Ausgerechnet sie, die Athener, die in den Perserkriegen Griechenland vor den Barbaren aus dem Osten gerettet haben, die die herrlichsten Bauten ganz Griechenlands errichtet haben, die die berühmtesten Dichter hervorgebracht und die glänzendsten Köpfe aus ganz Griechenland angezogen haben. Ausgerechnet sie müssen sich von einem Steinmetzsohn, der nichts gelernt hat, vorhalten lassen, dass sie über die Gerechtigkeit und das Gute nichts Gescheites zu sagen wissen. Wussten sie es denn wirklich nicht? War das Gerechte und das Gute am Ende gar nicht etwas, was man wissen konnte, sondern was man tun musste? Was war dieser Sokrates nun? Ein Eiferer, der sein Mundwerk nicht beherrschen konnte? Ein ewiger Besserwisser? Ein Spaßvogel, der die ganze Stadt zum Narren hielt? Wieder Fragen über Fragen. Und die Athener wussten keine Antwort darauf. Selbst Sokrates' Freunde, Platon, Xenophon und viele andere, die bald ihre Werke über ihn schrieben, stellten ihn unterschiedlich dar. Auch mancher von denen, die ihn verurteilt hatten, hoffte insgeheim, Sokrates würde aus dem Gefängnis fliehen. Sokrates' Freunde, die den Gefangenen jederzeit besuchen können, bereiten die Flucht vor. Die Wächter sind bestochen, Frauenkleider liegen bereit, in denen Sokrates fliehen soll. In Megara oder anderswo wird man ihn gerne aufnehmen. Aber Sokrates lehnt es ab, zu fliehen. Denn nach dem Gesetz ist er verurteilt zu sterben. Das Urteil war zwar Unrecht, aber darf deshalb er ein zweites Unrecht begehen? Und wäre ein Unrecht gegen die Gesetze nicht noch sehr viel schlimmer als das Unrecht gegen Sokrates? Sokrates muss sterben, damit er Sokrates bleibt. Die letzte Nacht verbringen die Freunde mit ihm im Gefängnis. Auch Xantippe ist bei ihrem Mann. Doch als sie am Morgen zu weinen und zu jammern beginnt, schickt er sie nach Hause. Dann kommt der Mann mit dem Schierlingsbecher. Es ist Zeit, Sokrates. Nun, mein Freund, du kennst dich ja mit diesen Dingen aus. Kannst du mir einen Rat geben? Wenn du getrunken hast, Sokrates, geh ein wenig auf und ab, bis dir die Beine schwer werden. Dann leg dich hin und es wird schon wirken. Also gib mir den Becher. Meinst du, ich darf ein wenig davon den Göttern opfern? Wir bereiten immer gerade so viel zu, wie wir für ausreichend halten. Nun, so will ich lieber den ganzen Becher austrinken. Ich merke, meine Freunde, wie meine Beine starr werden. Ich will mich also hinlegen. Ja, was tut ihr denn vor? Die Frauen habe ich weggeschickt. Und jetzt fangt ihr an zu weinen? Dann nehmt euch ein wenig zusammen. Ich habe immer gehört, wenn einer stirbt, müsse es stille sein.